In 25 kurzen Szenen um einen Westberliner Taxifahrer entwirft Andreas Pflüger einen Bilderbogen der Stadt und ihrer Bewohner. Das Hörspiel, ein Stück Erinnerung an die Zeit, als Berlin noch eine geteilte Stadt war, entstand 1988. Taxi, ja? Moment, nicht so schnell. Sie lassen doch auch keinen Wildfremden in Ihr Auto. Erzählen Sie ein bisschen von sich. Sind Sie Raucher? Fragen Sie, bevor Sie sich eine anstecken? Wollen Sie sich unbedingt auf dem Beifahrersitz quetschen, obwohl der Fahrer seine Ruhe haben will? Ach, macht es Ihnen Spaß, den Fahrer voll zu quatschen? Oder hören Sie lieber Radio? Geben Sie Trinkgeld? Ja? Wie viel? Verlangen Sie eine Quittung? Rufen Sie normalerweise bei der Zentrale an oder an der Rufsäule? Steigen Sie an der Haltestelle ein oder pfeifen Sie? Sind Sie vielleicht ein Pfeifer? Und wenn ja, was für einer? Ein einfingeriger Gewohnheitspfeifer? Ein zweifingeriger Notpfeifer? Sind Sie es vielleicht gewohnt zu befehlen? Schnipsen Sie nach der Taxe, wie Sie einem Kellner oder Ihrer Sekretärin schnipsen? Oder winken Sie einfach? Gelegenheits- oder Alltagswinker? Oder sind Sie Rentner? Warten Sie vor Café Möhring oder Adlon und stechen mit dem Stock nach den Taxen. Haben Sie schon mal einen Passanten dabei verletzt, ha? Oder sind Sie gar Esoteriker? Stehen mit verschränkten Armen da, blicken dem Taxifahrer fest in die Augen und wundern sich, dass er vorbeifährt. Nein? Dann will ich nicht hoffen, dass Sie Kamikaze sind. Einer, der sich im letzten Moment vor die Droschke wirft, todesmutig oder irre, jedenfalls aber zum Letzten entschlossen, seien Sie ehrlich. Ist Ihr Motto vielleicht eine Taxe, die ich nicht zum Stehen bringe, bringt keiner zum Stehen? Nein? Das trifft alles nicht auf Sie zu? Ja, worauf warten Sie dann? Steigen Sie ein! In der Nacht sind alle Taxen grau. Eine Nachtschicht von Andreas Pflüger. Musik Stefan Warmuth und Thomas Holm. Regie Götzner Lepper. Gehupe, ja doch, die können doch links vorbeifahren. Breiter wird die Straße nicht mehr. Ihr mich auch. Mann, noch langsamer kann ich nicht fahren. Wenn du jetzt nicht winkst. Du kommst schon, ich weiß doch, dass du eigentlich winken willst. Ich mach kehrt und fahr nochmal vorbei. Nur für dich. Am besten noch langsamer. Mann, das ist das pure Mitleid. Solltest dich bei mir bedanken. Schließlich könnte es ja anfangen zu regnen oder schlimmeres Hageln zum Beispiel. Dann siehst du ganz alt aus, mein Lieber. Dann versuch du mal eine Taxe zu kriegen bei dem Mistwetter. Also, das ist das letzte Mal. Wenn du jetzt nicht winkst, dann hast du es bei mir verschissen. Bild dir nicht ein, dass ich dann irgendwann nochmal für dich anhalte. Rien ne va plus. Deine letzte Chance. Na, endlich. War aber auch Zeit. Haben Sie mich denn nicht gesehen? In so einem Moment hilft nur eins. Radio oder Zigarette. Am besten beides. Warten Sie. Schalten Sie die Uhr noch nicht ein. Was kostet's ins Märkische Viertel? Und wenn Sie die Uhr auslassen? Ich habe nur 20. Ja? Kennen Sie die Plattform vor dem Brandenburger Tor? Die zwischen Reichstag und sowjetischem Ehrenmal. Sicher haben Sie schon oft Touristen hingefahren. Waren Sie schon einmal oben? Sie haben recht, die Sicht ist nicht besonders. Aber besser als anderswo. Es kommt darauf an, was oder wen man sehen will. Ich bin jeden Samstag dort. Wochentags ist es besser, weil es dann weniger Touristen sind. Aber für mich geht es nur samstags. Wussten Sie, dass es genau 14 Stufen sind? Zigarette? Ich habe die Stufen gezählt. 14, wenn man die Plattform nicht mitzählt. Bis vor einem Jahr habe ich drüben gelebt. War bei der Reichsbahn. Von 8 bis 4 Uhr am Bahnhof Zoo. Den Feierabend und das Wochenende in Rosenthal. Urlaub in Bulgarien. Vor einem Jahr bin ich hier geblieben. Hat es nicht geplant. Ich habe noch nicht mal Geld mitgehabt. Einfach so. Hab mich in der Mittagspause dazu entschlossen. Morgens der Abschied von meiner Frau, wie immer. Und dann war ich hier. Und meine Frau. Rede ich zu viel? Wenn ich zu viel rede? Ich liebe meine Frau. Aber jetzt lebe ich hier. Sie hat es verstanden. Die Ausreise beantragt. Familienzusammenführung. Furchtbares Wort. Finden Sie nicht? Seit einem Jahr keinen Bescheid. Verstehen Sie? Seit einem Jahr. Die Plattform ist alles, was wir haben. Abgesehen von Briefen. Hier ist meine Kamera. Minolta. Teleobjektiv. Jeden Samstag sehen wir uns am Brandenburger Tor durch die Teleobjektive unserer Kameras. Meine Frau. Wenn sie mir winkt, sehe ich nur ihren hochgerissenen Arm und die Kamera vor ihrem Gesicht. Manchmal fotografieren wir uns. Nachher ist mir zum Kotzen. Verstehen Sie das? Ja? Nein. Sie verstehen das nicht. Sie können sich nie vorstellen, wie mir meine Frau fehlt. Dann glauben Sie nicht, dass ich zurück will. Aber ohne meine Frau ist ja alles nichts. Hier können Sie halten. Wissen Sie, warum ich hierher gezogen bin? Von meinem Fenster im 9. Stock aus kann ich die Endstation der Straßenbahnlinie 22 sehen. Drüben in Rosenthal. Manchmal stehe ich morgens um 5 auf, nur um zu sehen, wie die Bahn dort wendet und zurückfährt. Früher habe ich immer drauf geflucht, weil das blöde Ding nie pünktlich war. Und jetzt? Wenn ich mich noch einmal entscheiden könnte, ich würde alles wieder genauso machen. Aber was würde ich dafür geben, wenn ich noch einmal mit dieser verdammten Straßenbahn... Verstehen Sie das? Ja, und im Westend hat man ihnen die Niere entfernt. Nein? Ja, aber ich dachte, ach so, die Niere war im Klinikum Steglitz. Ja, aber dort waren sie doch wegen der Prostata. Ach, das war im Neuköllner Krankenhaus. Wie soll sich das ein Mensch merken? Aber jedenfalls im Johannesstift? Nein? Das war der Hörsturz ihrer Frau. Aber am liebsten sind sie im Virchow. Was, wegen dem Essen? Sie waren schon überall, aber das Essen, jetzt reicht's mir. Nein, ich habe keine Lust mehr mit Ihnen über das Essen in Krankenhäusern. Hören Sie, ich bin Taxifahrer und kerngesund. Ja, meinetwegen bin ich unhöflich. Bitte sehr. Sven-Hedin-Straße 2, macht 14:20. Wiedersehen. Sven Hedin, Forscher und Reisender. Das wäre es. Ein Zehlendorfer Forschungsreisender. Beispielsweise in einer Tauchkugel. Ein Südzehlendorfer Tauchkugelforschungsreisender. Deckel zu und ich sinke so tief, dass niemand mich mehr findet. Kein Fahrgast und keine Zentrale. Den Sitz nach vorne. Das Hundchen muss auch rein. Sitz, Mixchen, Sitz. Wir wollen zu C&A. Sind Sie nicht so streng mit Mixchen? Sein Herrchen ist heute gestorben. 40 Jahre bei der Post und keinen Tag gefehlt. Und dann hat er Leukämie bekommen. Die lymphatische, wenn Sie wissen, was ich meine. Mein Mann war gebürtiger Schotte. Sowieso war er nur 1,50 Meter groß. Und dann ist er in den letzten Monaten noch um 20 Zentimeter geschrumpft. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 20 Zentimeter bei 1,50 Meter. Vor einem halben Jahr habe ich noch einen schwarzen Anzug für ihn gekauft. Der ist jetzt natürlich futsch. Kennen Sie nicht jemanden, Größe 152? Lilliputaner vielleicht, nein? Jedenfalls will ich noch ein weißes Hemd für ihn kaufen, fürs Leichenschauhaus. C&A Kinderabteilung, das Hemd meine ich. Hier können Sie halten. Stimmt so, junger Mann. Und Sie kennen wirklich keinen Lilliputaner? Ja, dann. Komm, Mixchen, komm. Hier ist wieder zurück. War auch Zeit. Nee, ich meine nicht Sie. Ich dachte bloß, ich komme hier nie mehr weg. Wo wollen Sie denn hin? In Ordnung, fahre ich Autobahn. Mann, bin ich froh, dass Sie eingestiegen sind. An der Taxihalter habe ich das letzte Mal gestanden. Nichts gegen Sie, aber hierhin verirrt sich doch kein Schwanz. Haben Sie eine Ahnung, wie das ist, wenn man wartet? Ich meine, richtig wartet, endlos. Die erste halbe Stunde liest man noch Zeitung, aber dann? Man starrt auf die Rufsäule, bis sie einem wie ein Mensch vorkommt. Wie eine Einbeinige. Kennen Sie einen versehrten Strich in der Tiergartenstraße? Die einbeinige Nutte vor der Mauer der verlassenen Botschaft? Spanien oder Italien? Steht so dagegen gelehnt, dass man von der Straße aus nur das gesunde Bein sieht. Immer wenn ich vorbeifahre, steht sie da. Irgendwie gehören die verfallene Mauer und sie zusammen. Eine Zeit lang hat sie eine Prothese getragen. Rotes Nylon auf Plastik. Aber etwas hat gefehlt. Finden Sie es nicht komisch, dass was fehlen kann, was vorher gar nicht da war? Ein Stammfreier von ihr hat geschworen, dass es keiner so gut macht wie sie. Aber an der Taxihalte bläst nur der Wind. Und man wird müde. Klado Kirche ist mal einer eingeschlafen und davon aufgewacht, dass sein Wagen gegen die Säule gerollt ist. Irgendwann ist man so weit, wenn man einen Hammer hätte, wird man aussteigen und das Ding demolieren. Aber ich wollte Sie nicht vollquatschen. Wo wollten Sie nochmal hin? Ey, sag mal, wie findest du die Farbe? Naja. Ey, Violett ist doch geil. Mann, aber für eine Ratte? Echt, ich find's geil. Gell, Viola? Also für mich käme nur Pink in Frage. So wie bei Pinky, weißt du noch? Mann, ey, Pinky war auch was Besonderes. Naja, hat jetzt schlimmere Tode, zum Beispiel verbrennen. Mann, aber von einem Bullenstiefel? Also ich find Violett affengeil. Gell, Viola? Ey, Viola! Viola! So, ich glaub, die ist hin. Quatsch, Mann! Ey, Viola, sag doch mal was. Echt, die ist hin? Meinst du? Na, logisch ist die hin. Du hättest halt doch keinen Autolack nehmen sollen. Meinst du echt mal? Logisch. War aber Billard. Ja, trotzdem ist sie hin. Ey, Kutscher, halt doch mal an der Brücke an. Seelenstattung. Echt geile Idee. Ja, wa? Echt pietätvoll. Ey, und morgen euer die Segne neue. Warten, kaufen? Wie kaufen? Wer redet denn von kaufen? Die klaue ich im Kleintiershop am Kotti. Clever, clever. Ja, wa? Ey, wie findest du denn lila? Lila? Finde ich voll geil. Ja, wa? Und die nenne ich den Lilly. Ist gut. Ladies and Gentlemen, Sie wollen die Mauer sehen? The Wall? Ich fahre Sie hin. Nach Ost-Berlin. Ich darf nicht rüber. Laufen Sie zu Fuß. Checkpoint Charlie. No visa. Nein, auf Sie warten geht leider nicht. I am sorry, it takes too long, you know? Ja, ist eine richtige Stadt drüben. Real people. Eine Stelle, wo Sie was sehen können. You mean a platform? No problem. Potsdamer Platz. Sie kennen das vom Television. Ja, the desert in the middle of the city. The graffiti's on the wall. Was das heißt, auf der Mauer, auf der Lauer. It means on the wall, on the watch. Oder so ähnlich. Yes, I am born in Berlin. East Berlin. Als Kind mit meinen Eltern geflüchtet. Fled with my parents. Yes, from the communists. Shooting, you know? Kann Ihnen zeigen, wo die Kugel mich gestreift hat. Yes, am Bein. 10 Mark extra? Okay, the next streetlight zeige ich Ihnen die Narbe. Oder lieber auf der Plattform? Foto mit ihrer Frau im Hintergrund der Todesstreifen? Das kostet aber noch einen Zehner. In Ordnung. Dabei ist es bloß eine Narbe vom Skiunfall. Sorry. Nothing. I only ask. Do you like skiing? It's all right. You're welcome. Also, Paul, ist das jetzt klar? Du sagst ja nicht. Ist klar, Otto. Du lässt dich auf ja keine Diskussion über die Gage ein. Klar, Otto. Wird nämlich langsam Zeit, dass sich jemand um deine Auftritte kümmert. Und zwar einer, der was davon versteht. Wenn du meinst, Otto. Klar, mein ich. Und mit Ede verhandle ich. Aber Ede war doch immer korrekt. Mensch, Paul, findest du das korrekt? 50 Marken Abend? Das nenne ich nicht korrekt, das nenne ich Betrug. Aber Ede kenne ich doch seit... Denk doch mal nach, Paul. Da steckt doch Geld in dem Geschäft. Ein blinder Virtuose auf dem Schifferklavier. Heute spielst du in Edes Bierschwemme, aber morgen kann es schon der Eiskeller Spandau sein und übermorgen das ICC. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Aber wozu bin ich dein Manager? Ich sage nur Kulturmetropole Berlin. Da steckt doch Geld drin in der Nummer. Ich weiß nicht, Otto. Hier kommt mein Schifferklavier. Und irgendwann bauen wir die Nummer aus. Ich hab mal einen Leierkastenmann in Hamburg gesehen. Der hatte siamesische Zwillinge als Stepptänzer dabei. War eine Riesensache. Ich sehe eben nicht so weit wie du, Otto. Eben, das kann man sagen. Hier können Sie halten. Was macht ihr? 13,40? Machen Sie 13,50 und eine Quittung über 20. Und denk dran, Paul, mit Ede rede ich. Nee, ist schon in Ordnung. Steig ruhig ein. Ja, du. Manchmal nehme ich eben auch Anhalter mit. Komm ruhig nach vorne, bist doch kein Kunde. Wo willst du denn hin? Alles klar. Zigarette? Ich brauche das ab und zu, dass ich nicht dafür bezahlt werde. Verstehst du nicht? Wie soll ich das erklären? Sobald ich nicht dafür bezahlt werde, ist es keine Arbeit mehr. Kapiert? Dafür zocke ich eben andere Kunden ab. Geschäftsleute und Touristen. Kennen Sie das Hotel sowieso? Na, und schon bin ich auf der Autobahn, über die Avus zum Kempinski. Damit tue ich denen doch einen Gefallen. Schließlich sind sie von Paris oder London endlose Autobahnfahrten in die City gewohnt. Die wären bloß irritiert, wenn es schnell gehen würde. Die Fahrt geht ohnehin auf Spesen. Und ich will auch leben. Willst du Musik hören? Weiß, was du jetzt denkst. Die Armen umsonst und die Reichen bescheißen. Ist aber nicht so. Bin kein Robin Hood der Taxe oder sowas. Mach's ab und zu auch ohne Uhr. Anstatt mit meinem Chef zu teilen, fahre ich für 100%. Mach's nie billiger, als es mit Uhr gewesen wäre. Aber gibt dem Kunden das Gefühl, ein Geschäft gemacht zu haben. Lichtenrade, nicht unter 40. Dabei weiß ich, es kostet nur 30. Schließlich einigen wir uns auf 35 und sind beide zufrieden. Ist sowieso egal, ob die Uhr läuft oder nicht. Für mich besteht eine Tour nur aus einer Summe. Spandau, Charlottenburg, 20 Mark. Wilmersdorf, Neukölln, 25 Mark. Sobald der Kunde das Fahrziel nennt, setze ich die Fahrt in den Preis um. Bevor ich losfahre, bin ich schon da. Die Strecken selbst erlebe ich nicht. Meine Schicht hat nur einen Anfang und ein Ende. Die Fuhren dazwischen bedeuten nichts als das Vergehen von Zeit. Das Ende einer Fahrt ist der Beginn der nächsten. Wenn ich keinen Kunden in der Taxe habe, kurve ich auf der immer gleichen Route herum. Kantstraße. Zoo. Townsien. Potsdamer. Haupt. Martin Luther. Lietzenburger. Kant. Endlose Schleife. Bis jemand winkt und will irgendwo hin. Manchmal weiß ich nicht mal, wo ich bin. Susanne, also das Berlin, das ist die absolute Härte. Die Lichter, die Menschen, die Geschäfte, das ist die Großstadt, die Weltstadt. Also, wenn ich das vergleiche mit Bischmisheim. Entschuldigung, Herr Chauffeur, wie viele Taxis haben Sie in Berlin? 5000? Donnerwetter. Also mir in Bischmisheim. Bischmisheim im Bliestal. Wir haben zwei Taxis. Kennen Sie Bischmisheim? Nee. Entschuldigung, was ist denn das da für ein großes Gebäude da vorne links? Ein Schornstein? Susanne, hast du das gehört? Wie der das gesagt hat? So trocken. Das ist unnachahmlich. Das ist der berühmte Berliner Witz, wo man ja viel drüber liest. Auch bei uns in Bischmisheim. Sie müssen schreien, sonst hört meine Mutter Sie nicht. Will aber nicht schreien. Also dann den linken Arm zuerst. War das Ihr Handgelenk? Hat sich angefühlt wie ein aufgetauter Hühnerschenkel. Mit links hat's keinen Zweck, denn also rechts. Kann ein Handgelenk sich wie ein Hühnerschenkel anfühlen? Muss sie überhaupt nach vorne? Hinten ist es vielleicht einfacher. Ach so, wegen dem Bein. Verstehe. Und wenn man das Bein anwinkelt? Nee, so geht's nicht. Sehe ich ein. Warum sie bloß einen dicken Mantel anhat. Rutsche ab, wenn ich hier unter den Rücken fasse. Ihr rutscht auch ab. Jetzt versucht es unter den Achseln. Und wenn ich sie mit dem Kopf nach unten... Schon gut. War nur ein Versuch. Was gibt's denn da zu klotzen? Noch nie gesehen, wie jemand in der Taxe? Naja, von Einstein kann ja auch kaum die Rede sein. Und wenn ich's doch mit dem linken Arm und er mit dem rechten... Das mit dem Hühnerschenkel stimmt doch. So kann's gehen. Meine rechte an ihrem linken Arm, seine linke an ihrem rechten Arm, meine linke unter ihrer rechten Achsel, seine rechte in ihrem Rücken. So geht's. Jetzt noch der Kopf. Sie sitzt. Na, Mutti, war doch schön in der Oper. Hey, Kutscher. Kennst du den Typ auf dem Foto? Das ist der, der mit meinem Baby abgehauen ist. Hat in ihrer Tasche gefunden, das Foto. Kick mal, was hier steht. In Liebe, Lothar. Also pass mal auf, wenn du den mal fährst, ja, da sagst du mir Bescheid. Das Schwein mach ich alle. Den hat sie auf dem Strich kennengelernt. Doch ich wundere mich, warum sie so wenig anschafft die letzten Wochen. Ne? Denke, na ja, das Geschäft war eben schlecht. Ne? Dabei hat sich ein anderer Kerl angedacht. Bumst mit dem Kerl von Nothing. Ja? Und ich habe ihr vertraut. Gib dem keine Ehrlichkeit mehr unter den Menschen. Bei mir hat sie immer gut gehabt. Baby habe ich immer gesagt, du brauchst mit die Kerle nicht zu bumsen. Nur Französisch mit Jumi. Ja, und das ist der Dank. Die ist weg. Ja. Hast du keine Musik? Nee, nicht den Jatzträg. Hast du keinen Rock'n'Roll? Bin ein alter Rock'n'Roller. Bo Diddley, dafür schmeiß ich mal weg. Ja, aber wie gesagt, wenn du den mal fährst, nicht Bo Diddley, die Sau von Lothar, ne? Da gibst du laut, lass ich einen Huni für springen für die Information. Ich also vorhin in der Chiquita-Bar, ja, wo sie früher gearbeitet hat, ja. Kennst du die Chiquita-Bar? Genau, Alt-Moabit-Ecke Gotzrowski. Ja. Ich also hin und will kicken, ob die Schlampe drin ist. Da sagt doch der Portugiese zu mir, ich kann dir nicht rinlassen. Warum, frage ich, kannst du mir nicht rinlassen? Sagt der Verfatzter. Verstehst du? Verfatzter zu mir. Ja, da zieht der Ding hier aus der Tasche. Und frage, weißt du, was das ist, du Flitzpiepe? Und da fängt er an zu lachen und sagt, was willst du mit der Schreckschusspistole, du Pfeife? Selber Pfeife, sag ich. Was heißt denn hier Schreckschuss? Da hat ein Lauf von aufgebohrt, du Affe. Da hat er nicht mehr gelacht. Ne? Naja. Ich sage dir, wenn man mich fertig machen will, müssen Maschinen kommen, keine Ersatzteile. Eine saubere kleine Drechselarbeit, den Luftbohren. Hat einen Knast gelernt. Tja, Handwerk hat eben johlenden Boden, ne? Saubere Arbeit. Willst du mal anfassen? Also keine Traute, weil brauchst du keine Angst zu haben, das ist doch gesichert, das Ding hier. Ich fasse das einfach gerne schon vom Ästhetischen her. Kennst du den Film Mein großer Freund Shane? Also die Szene, wo der Shane im Saloon, ja, also diesen Revolvermann, diesen Wilson oder Jason da alle macht. Ha! Und wie er dann seinen Revolver um den Finger wirbelt, das? Den Trick hat er von mir. Ich meine, das habe ich gekonnt, bevor ich den Film gekannt habe. Na, überhaupt Western. Für einen Western schmeiß ich mal weg. Für einen Edelwestern, verstehst du? Shane habe ich 10-mal gesehen. Der die Knarre gewirbelt hat. Pass mal auf. Hast du gesehen? Was heißt denn hier Tunnel? Pass mal auf, ich mach's nochmal. Hast du gesehen? Jetzt mach's mit links. Was denn für ein Tunnel? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, mein Knie! Ich hab mir ins Knie geschossen! Ah, was heißt denn hier Kugel? Ich verblute und du suchst nach einer Kugel. Ah, was denn für ein Loch? Nee, da ist kein Loch im Boden. Scheiße. Ah, du hör mal auf. Ich sag doch, da ist kein Loch im Boden. Ah, ich glaube, die steckt im Knie, die Kugel. Ah, du lass mir doch deine scheiß Polster. Fahr mir ins Westend. Nee. Warte noch, ich bin doch bloß auf Bewährung. Ja, gut, hast ja recht, fahr mir ins Westend. Oder kennst du was Näheres? Ach, wisst ihr nicht, bin ich nur Kutscher oder du? Also, fahr mir ins Westend. Scheiße! Lothar, wenn ich dir erwische, dir mach ich alle. Sie nur nachts? Nur. Und Sie haben nie Angst? Nie. Und fahren Sie überall hin? Überall hin, wen Sie wollen. Bei manchen Typen... Überall hin, wen Sie wollen. Unser Sohn will auch den Taxischein machen. Aber mein Mann und ich... Soll er lieber Kellner werden, sagt mein Mann. Junge, sagt er immer, lern was Anständiges, dann hast du was fürs Leben. Und als Kellner braucht er auch keine Angst zu haben. Erst gestern stand in der Zeitung, eine Taxifahrerin ist erstochen worden. Und die schwebt in Lebensgefahr. Vom Täter natürlich keine Spur. Die haben sogar eine Belohnung ausgesetzt. Ist doch eine Sauerei, was es so für Menschen gibt. Vielleicht sollte man wirklich wieder die Todesstrafe einführen. Die und ihre BZ-Schlagzeilen. Ist ja des Lebens nicht mehr sicher. Ich habe mich noch nie wehren müssen. Falls mir wirklich mal einer ein Messer unter die Nase hält, werfe ich ihm die Kasse wahrscheinlich hinterher. Wird doch nicht ein Helden spielen. Wenn was passieren soll, passiert's. Da bin ich Fatalist. Ach, halten Sie an der Ecke. Können Sie warten, bis ich im Haus bin? In Berlin gab es in der letzten Nacht in Kreuzberg wieder Unruhen. Nach Polizeiangaben wurden 4 Beamte verletzt. 8 Randalierer wurden vorläufig festgenommen. Ich stehst da, Demonstration? Keine Ahnung. Ja, wo fahren Sie uns nach? Mariannenplatz. Sie wollten noch zu einer urigen Kreuzberger Kneipe. Da vorne brennt's. Wo? Ha, da vorne? Hast recht. Sie, liegt es in unsere Richtung? Ich kann umdrehen und zu einer anderen Kneipe fahren, wenn Sie wollen. Nein, wenn wir schon mal da sind, gerne doch. Was ist los? Die haben die Pflastersteine rausgerissen. Roland, sollte man nicht vielleicht doch lieber zur anderen Kneipe gehen? Schöne Scheiße, hätte vorhin abbiegen sollen. Ist ja wie auf dem Kartoffelacker hier, die ganze beschissene Straße brennt. Nichts wie weg hier, ich muss versuchen über den Damm. Heilige Kacke. Was ist los? Warum fahren wir nicht weiter? Guck mal, was hier steht. Bulle, deine Angst ist berechtigt. Eure Angst, Hanne Lore, im Wagen sind wir sicher. Du hast doch gehört, dass ihr fest sitzen. Der Fahrer meint bestimmt bloß, dass wir in unserem Taxi fest und sicher sitzen. Nicht wahr? Nein, verdammt, ich meine, dass wir in der Scheiße sitzen und zwar gewaltig. Ha, dann machen Sie doch etwas, fahren. Schreien Sie hier nicht rum, Sie sehen doch, dass nichts mehr geht. Verdammt, Hanne Lore. Kommt das Gas? Scheiß Gebläse. Nehmen Sie die Taschentücher vors Gesicht. Du, ich weiß nicht, du kannst gerade noch. Du hast denn dein Täschchen. Will jemand die Marianne? Sie könnte sie nicht über Funk rufen. Keine Angst, meine Lore, der Fahrer. Hören Sie doch auf, das ist hier keine Aufzeichnung, das ist live. Hey, moin bloß. Sind Sie sicher, dass uns nichts passieren kann? Wir sitzen bei uns in Böblingen, haben wir noch nie. Hören Sie, das ist doch alles harmlos. Kinkerlitzchen. Letztes Jahr war hier was los, da hatte ich auch Westdeutsche im Auto. Die Autonomen haben die Scheiben eingeschlagen und die Fahrgäste aus der Taxi geholt. Erst habe ich gedacht, jetzt bin ich auch dran. Da hieß es, wir mischen keine Kutsche auf, nur Touristen. Oh. Hannelore, sei dran. Ich bin ja bei dir. In Böblingen wird es unmöglich besser. Sie, Fahrer, 20 Mark. Sie, das ist doch nicht Fülle, 20 Mark. Und das war bis jetzt noch jedes Jahr gut. Kostümball im Arbeiter-Samariterheim. Geh immerhin, seit 15 Jahren. Das war immer gut, immer Stimmung. Meine Olle lasse ich zu Hause. Logisch, amüsieren kann ich mir mit anderen Weibern. Sie, können Sie 20 Mark vielleicht Fülle? Ist doch geschenkt. Und Ihnen Getränk gratis. Na logisch, dass das gut wird. Logisch, dass ich hingehe. Wissen Sie was? Ich bin die Ranulatfeier seit 20 Jahren. Und nur kicken Sie sich das Wetter an. Also, was macht denn die Ranulatfeier im Sommer? Nicht. Logisch, weil ich ja nur Aushilfe bin. Aber ich hab ja meine Weste. Damit geh ich hin, auf den Ball. Na logisch, jetzt wird gefeiert. Da geh ich hin und dann Futschi. Ich geh als Ranulatfeier. Jawohl, das mach ich. Da mach ich mir doch keinen Kopf wegen so einem olles Kostüm. Hauptsache Futschi. Ich zieh einfach meine gelbe Weste an. Das is it. Hier als Granulatfeger. Das ist doch gut, ha? Ich wette, da ist sonst keiner als Granulatfeger. Nur ich mit meiner gelben Weste. Ich glaub, ich nehm noch meine Schippe mit. Sie, wie finden Sie die Idee mit der Schippe? Find ich gut. Mach ich. Mit Schippe und Weste. Und dann treffe ich meine Kumpels, alle solide Jungs. Mit denen mag ich ihn drauf. Logisch, dass ich das mache. Wir nehmen uns einen großen Tisch und alle die Flaschen und dann Asbach. Babypuder, Babyseife, brauch mich gar nicht umzudrehen, rein und sauber wie ein Baby, schöne Frau, fährt jeden Abend um die gleiche Zeit. Am Haaransatz hat sie eine kleine Narbe, die sie sorgfältig zupudert. Eine winzige Rötung, die nur auffällt, wenn man genau hinsieht. Haken 8. Sie lässt sich drei Häuser weiterfahren. Warum eigentlich? Sie weiß, dass ich weiß, dass sie zu Haken 5 will. Petit Chalet. Edelpuff für die Chefetage. Whirlpool, Massageraum, internationale Atmosphäre. 40 mal Kopfprämie. Von außen sieht der Laden aus wie eine stinknormale Villa. Kein Name an der Klingel, nichts. Bei dem Teigclub in der Weizstraße ist eine Plakette an der Tür. Verein zur Pflege der deutsch-thailändischen Freundschaft. Dir würde ich gerne mal Freundschaft schließen. Die Kunden bringe ich sowieso ins Alambo. Das zahlt 80. lieblosen Zuhälter. Aber ein billiger. Aber heute läuft nichts. Wenn bei uns nichts geht, ist bei denen auch tote Hose. Ob ich sie doch mal anquatsche? Sind sowieso gleich da. Außer der Adresse habe ich noch nie von ihrem Wort gehört. Bei der Hinfahrt reden sie alle nicht viel. Das kommt erst auf dem Heimweg. Macht 14:40. Die wackelt nicht mit dem Hintern. Die schwebt. Die muss ich nie besaufen. 2-3 Kunden reichen der pro Nacht. Die kann sich sogar leisten, keine Illusionen zu haben. Wie läuft's? Beschissen. Und bei dir? Vergiss es. Was ist denn das? Kann man das essen? Kannst die Hälfte abhaben. Brauch noch 2 Scheine. Bin so müde, ich könnte im Stehen einschlafen. Wie lange sitzt du schon auf dem Bock? Seit 5. Morgens. Scheiße. Was soll ich machen? Brauch die Kohle. Ist der 3. Tag heute. In der ersten Nacht war ich noch ganz gut drauf, aber gestern. Meine Hände haben nach der Schicht so gezittert, dass ich zu Hause den Schlüssel nicht mehr ins Loch gekriegt habe. Egal. Noch 2 Nächte, dann reicht's mir. Trinkst du noch einen Kaffee? Ich muss los. Brauch noch einen Schein. Sehen wir uns morgen? Ja, mal sehen. Vielleicht läuft's morgen ja besser. In dieser Nacht von Westen her zunehmende Bewölkung und im Südwesten gelegentlich Regen. Und jetzt wieder Musik. Brauchst keine Angst zu haben. Ich hab Knete. Bloß zu meiner Schlafstelle. Ludwig-Kirchplatz. Na, du kiek doch nicht so. Bin Penner, na und? Das ist mein Stammplatz hier. Wiehert. 20 Bildschirme im Schaufenster. Alle Programme, auch die privaten. Um die Zeit läuft ja nichts mehr, bloß noch Videoclips. Aber besser als ja nichts. An der Ludwigkirche kannst du mir rauslassen. Ist ja nicht weit. Aber du machst doch auch Kurzfahrten, wa? Sonst lurfig. Ja, aber heute hat Geld von der Stempelstelle gekriegt. Einmal im Monat, der jönigt mir eine Taxe. Ist ein guter Tipp, die Kirche. Kellertreppe von der Sakristei. Wenn deine Alte dir mal rausgeschmissen hat. Gut warm über der Heizungsschicht und so gut wie keine Ratten. Im Winter hat er Panik im Männerwohnheim, Otto Suallee. Ja, da halte ich's nicht lange aus. Lieber Panik im Zoo bei der Affen. Ich brauch meine Freiheit. Hast du mal eine Lulle? Oh, genau meine Marke. Was ich sagen wollte, in der Otto-Suhr-Allee, da gibt's nur eine Glotze und das für 50 Mann. Der reine Terror. Da geh ich lieber zu Wiehert. Das ist für mich Freiheit. Mit Programm kicken, was ich will, verstehst du? Hier hast du einen Eiermann. Ist gut so. Nee, nimm nur. Willst ja auch leben, wa? Mach's gut. Und das mit der Sakristei, das behältst du für dir, ja? Wissen genau, ich hab Geld. 50 Mark, ich finde gleich. Ein Augenblick, ich finde gleich. Das kann ja heiter werden. 30 Mark, von wegen ich gleich finden. Noch einen Moment. Ich muss Geld irgendwo haben. Ich verstehe nicht. Ich komm's ganz sicher, 50 Mark. Noch einmal in Mantel schauen, ja? In dem Mantel hat er jetzt schon 3 Mal nachgesehen. Also kannst du jetzt bezahlen oder nicht? Ich nicht finden. Und in der Wohnung? Nix in der Wohnung. 50 Mark. Aber nicht finden. Und wo bekomme ich mein Geld her? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn du mir Adresse... Nee, mein Lieber, das funktioniert nicht. Auf die Nummer bin ich schon 3 Mal reingefallen, das reicht. Genauso gut könnte ich dich gleich aussteigen lassen. Ich, Geld, dann schicken. Das läuft nicht. Zentrale, Schicken Sie mir bitte einen Funkwagen. Der Fahrgast kann nicht zahlen. Ihr Standort 671. Heerstraße, Ecke Teufelsstraße. Keine Polizei, bitte, keine Polizei, ja? Keine Polizei. 671, Ihren Standort. Bitte, keine Polizei. Ich habe keine Aufenthaltserlaubnis, ja? Bitte, keine Polizei. 671. Ich hab zwei Kinder, Yusuf und Ibrahim und meine Frau in der Türkei. Ich. Oh, schon gut, Zentrale, hat sich erledigt. Du guter Mensch, ich bestimmt 50 Mark. Hör doch auf, wie oft hast du die Nummer schon abgezogen? Keine Polizei, keine Polizei. Bin doch nicht die Halsarmee. Hey, wohin fahren Sie? Wohin? Schnauze! So billig kommst du mir nicht weg. Die Ampel schaffe ich noch. Halt dich fest, mein Lieber. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug. Du, anhalten! Anhalten! Pfoten weg von der Tür, wohl lebensmüde. Bei 80 Sachen aussteigen. Diesmal bist du an den Falschen geraten. Komm deine Ludenschaukel von der Piste, du Wichser. Hey, anhalten, sag ich! Anhalten, du! Hör auf, hier rumzubrüllen. Hättest du dir vorüberlegen müssen. Aber bitte, bitte anhalten! Hör auf zu jammern. Aussteigen. Bitte, bitte, nichts tun. Aus, oder ich vergesse meine guten Vorsätze. Hier mitten im Wald? Du hast erfasst, kannst du Fuß nach Hause laufen. Aber ich bestimmt 50 Raus. Mal. Was hat er nun davon? Fahren, wenn er keine Kohle hat. An den Fußmarsch wird er noch lange denken. 3 Kilometer. Bei dem Regen. 30 Mark in den Kamin geschoben. Stockdunkel. Hier fahren keine Busse. Schluss jetzt. Hat's nicht anders gewollt. Ist es zu fassen? Da winkt einer. In der Gegend. So ein Glück, dass Sie mich gesehen haben. Ich dachte schon, hier kommt nie eine Taxe vorbei. Wo soll's denn hingehen? Lichterfelde, Drakestraße 63. Hier liegen 50 Mark. Sind das Ihre? Hemingways, da steht einer. Schuhe von Gucci, Anzug Armani, Uhr Cartier. Fahne wahrscheinlich von Chivas Regal. 7 Meter. Nee, das geht nicht gut. Am Bordstein hängen geblieben und hingeknallt. Ja, 6 Meter. Ja, so ist richtig. Ein Fuß nach dem anderen. Ja. Jetzt der Bordstein. Nein, nicht 2 Füße auf einmal. Ja, nun komm schon hoch. Hier ist die Taxe. Ja. 5 Meter. Oh, voll auf den roten Porsche. Für meine Fuhre sehe ich schwarz. Der Mann vergisst die Delle in der Haube, die ist morgen auch noch da. Ja, ja, ja, ja, schon besser. Halte dich an der Antenne fest und ruhe dich aus. Ja, kannst den Arm runternehmen. Siehst doch, dass ich warte. Komm, komm. 4 Meter. Ja, soll ich vielleicht aussteigen und dich tragen? Gut so, gut so. Immer an der Wand lang. Ausgerutscht und mit dem Gesicht am Reifen langgeschrammt. Oh, oh, oh, das tut weh. Und die Brille ist im Gully. Ja, 3 Meter. Auf Händen und Füßen, ne? Nee, besser ich hau ab. Der Kerl, der kotzt mir so. Ja, wo will er denn jetzt hin? 4 Meter? 5? Ey, hallo, hallo, falsche Richtung. 6? 7? Über den Gehweg zurück in die Bar, Mann. Ja, die jetzt hier laufen. Das ist Hemingway. Vergessen Sie es, Zentrale. mach ich platt. Mittel macht dich nicht unglücklich. Nee, das nächste Mal mach ich den platt. Und mich machst du auch unglücklich. Den mach ich platt wie ein 10-Mark-Schein. Aber Schnuckel, der war schon mal wegen Totschlag zwei Jahre. Ja, wer mich fertig machen will, muss 10 Neger mitbringen. Der hat 2 Jahre gesessen. Was sag ich? 10 Neger? 12 Neger. Hey, was blätterst du denn da vorne in deinem Stadtplan? Kennst du dich nicht aus in Wittenau? Lass doch, der junge Mann kann doch nicht jede Straße kennen. Was heißt hier jede Straße? Zerpenschleuserring ist doch wohl ein Begriff in Berlin, oder? Lass doch, Schnuckel. Wenn der sich nicht auskennt, soll er die Karre stehen lassen. Der junge Mann hat doch höflich gefragt. Studentenscheiße. Mein Gott, ist mir schlecht. Fahren Sie hier links, ist junger Mann. Ist mir schlecht. Das ist der Wodka-Schnuckel. Pass mal auf, Studi. Was machst du, wenn ich jetzt kotzen muss? Schnuckel. Wenn ich in deine Taxe kotze? Dann musst du die Reinigung bezahlen. Du hältst dich doch raus. Also, Klugscheißerchen, Reinigung, ja? Und wenn ich mir ins Jackett kotze? Schnuckel, wenn dir schlecht ist, hält der junge Mann mir. Schnauze, ich kann kotzen, wann und wohin ich will. Schnuckel! So, was sagst du denn jetzt, Kutscher? Jetzt habe ich mir ins Jackett gekotzt. Kotzenlos. Siehst du, Mausi, da müssen andere kommen. So clever wie so eine Studentenwichse bin ich noch immer, ja? Kannst anhalten, Klugscheißerchen. Hier, hast du 20 Mark. Kauf dir vom Rest einen Stadtplan. Ich lass mich nicht provozieren. Nicht von dir. So wie du aussiehst, hast du vorhin schon was auf die Schnauze gekriegt. Willst du jetzt an mir abreagieren? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mach dein Maul zu, du stinkst. Könnte verlangen, dass er dich anschnallt. Nee, den Gefallen tue ich dir nicht. Wartest nur darauf. Ne? Hätte schon von dem Kneipennamen gewarnt sein müssen, zur letzten Runde. Blöd, dass ich auf der Autobahn bin. Noch einen Ton und ich nehme die nächste Ausfahrt. Auf die Fahrbahn konzentrieren, auf die Fahrbahn. Ich werde mich doch nicht mit dir prügeln, bloß weil dir die Musik nicht passt. Du bist doch schon so breit, dass du James Last nicht mehr von Sex Pistols unterscheiden kannst. 120 auf dem Stadtring und er versucht am Radio zu fummeln. Was glaubt er, wo er ist? Bei den Rias Wunschhits? Jetzt muss ich das Schwein auch noch anfassen. Pfoten weg, du Penner! Wenn du jetzt nicht aufhörst, fahre ich Hallensee raus und schmeiß dich aus der Taxe und auf dein Geld scheiß ich. Wohin? Also nicht mehr wegen Tegel. Club Las Vegas. Na, die werden sich freuen. Besser, man hätte vorhin richtig hingelangt, da wäre jetzt Ruhe. Meine Taxe ist zu mieten, aber nicht mein Stolz. Du bist auch ein Schwein. Die nächste Ausfahrt, Spandauer Damm. Hol dir sofort auf den Seitenstreifen. Jetzt brennt mir die Sau auch noch ein Loch in die Polster. Was ist denn los, Kutscher? Warum hältst du hier an? Es gibt Zeiten, da ertrage ich einfach keine Fahrgäste. Will nur allein sein. Jetzt stehen sie überall und winken. Aber ich will einfach nur fahren. Radio andrehen. Sonst nichts. Die Fackel aus. Für niemanden zu mieten. Hinter dem er Mercedes-Stern ist die Welt zu Ende. In der Nacht sind alle Taxen grau. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich sagte gerade, für meinen Mann waren Autos sein ganzes Leben. Das hat er dann auch verwirklicht. Jetzt lebe ich mit meiner Tochter allein. Nächstes Jahr fängt sie an zu studieren. Sie sind doch sicher auch Student. Auf die Frage habe ich gewartet. Meistens nervt es ja. Aber heute hat man wieder richtig Lust auf eine gute Geschichte. Viele Studenten fahren ja Taxi. Die Archäologen-Story, den Tiefseeforscher. Nachts fahren und tagsüber studieren. Oder besser den Erfinder oder den Vogelkundler. Was studieren Sie denn? Na bitte. Medizin. Ich mache gerade mein praktisches Jahr und bin in der Ausbildung zum Herzchirurgen. Und da fahren Sie Taxi? Ja, Sie wissen ja, wie das ist, gnädige Frau. Man verdient keinen Pfennig im praktischen Jahr. Bis morgens um 7 auf der Droschke, um 8 ans offene Herz. Donnerwetter! Letzten Montag hatte ich meine erste Transplantation als Assistent. 4 Schwestern, 2 Anästhesisten, 2 Chirurgen, ein Kamerateam vom SFB. Der Brustkorb war offen. Der Professor verlangte gerade nach einer Schere. Da passierte es. Was? Herzinfarkt. Der Patient? Nein, der Professor. 5 Tage und Nächte im Operationssaal waren zu viel. Mein Gott. Man brachte ihn hinaus. Aber was sollte ich tun? Vor mir das offene Herz. Es schlug ruhig, aber wie lange noch? In einer Box auf Eiswürfeln das Spenderherz. Es würde höchstens noch eine halbe Stunde frisch bleiben. Die 2 Chirurgen kümmerten sich um den Professor. Der Oberarzt und 3 andere hatten frei. Ich mit den Schwestern allein. Plötzlich ein Krach. Der Kameramann war ohnmächtig geworden. Ich hatte keine Wahl. Was haben Sie gemacht? Ich schickte eine Schwester hinaus. Den Oberarzt anrufen? Nein, frische Eiswürfel holen. Für etwas anderes war keine Zeit. Sie hatten keine Angst? In so einem Moment fühlt man keine Angst. Du hast nur einen Gedanken, der Patient oder du. Da lag es vor mir, das Herz. Die Arterien glitzerten in der Deckensonne. Jetzt gab es nur eins. Das Skalpell. Nein, heißes Wasser. Sehen Sie denn keine Filme? Heißes Wasser und frische Tücher. Zigarette? Danke, Herr Doktor. Wie gesagt, gnädige Frau, wie im Film. Sauerbruch sein Leben, das habe ich mal gesehen. Ja, dann wissen Sie ja, worauf es ankommt. So habe ich es geschafft, das Herz am Schlagen zu halten, das Spenderherz zu retten. Grandios. Der Oberarzt hat nachher zu mir gesagt, so etwas habe er in 20 Jahren Praxis nicht erlebt. Ich bewundere Sie. Naja, ich habe ja nur meine Pflicht getan. Ja, wirklich, die meisten anderen hätten versagt. Alles halb so schlimm, gnädige Frau. Stopp! Anhalten! Was ist denn los? Sehen Sie denn nicht einen Unfall? Da, ein Lieferwagen und ein Motorrad. Der Motorradfahrer liegt in seinem Blut. Zentrale an 671. Was wollen Sie denn von der Zentrale? Ein Krankenwagen. Haben Sie denn Ihre Tasche nicht dabei? Ja, also eigentlich müssen wir... Das sehen Sie. Platz da, der Herr ist Chirurg. So, steht jemand Schiller-Hardenberg? Steht jemand bis Nordzimmerstoffe? Das Kaffeekäse? Taxi 671? 671, Ernst Reuterplatz in Fahrt. 671, nehmen Sie mal das Mikro aus dem Mund. Taxi 671, Ernst-Reuter-Platz in Fahrt. Taxi 671, Kaffeekäse. Ist Kaffeekäse, danke. Nürnberger Straße. Oder nein, fahren Sie nach Steglitz, Hindenburg dann. Das ist sowieso egal. Darf ich rauchen? Auch eine? Ihr Rasierwasser. Nein, das ist nichts. Ich habe nur laut gedacht. Haben Sie Feuer? Ich muss mein Feuerzeug im Käse vergessen haben. Danke. Wir fahren nicht zurück. Ich werde es doch wieder verlieren. Mein Mann hat immer gesagt... Tut mir leid, dass ich Sie vollquatsche. Ihr Rasierwasser. Nicht, dass ich das nicht mag, nur mein Mann. Der hatte das Gleiche. Weihnachten habe ich ihm noch eine Flasche davon geschenkt. Nichts mehr funktioniert. Nicht mal das Feuerzeug. Ist wohl alle. Flasche hat er dagelassen, als er gegangen ist. Alles hat er dagelassen, alles, sogar seine Klamotten. Auf der Treppe hat er mir noch zugerufen, dass ich alles behalten kann und dass er mir verzeiht. Die Sachen hängen immer noch im Schrank. Denken Sie nicht, dass ich hoffe, er kommt zurück. Sogar die Katze hat er dagelassen. Und an der hat er mehr gehangen als an mir. Ich weiß bis heute nicht, was ich ihm verzeihen soll. Wir haben uns nicht mal gestritten. Nie haben wir uns gestritten. Sind Sie verheiratet? Tut mir leid, ich will Sie nicht ausfragen. Worüber hätten wir uns auch streiten sollen? Eine mustergültige Ehe. Unsere Freunde haben uns beneidet. Ja, seitdem er fort ist, sind es seine Freunde. Stimmt schon, ein Mann, der verlassen wird, verdient Mitleid. Eine Frau, die verlassen wird, ist selber schuld. Wahrscheinlich hat er eine Jüngere. Wie alt schätzen Sie mich? Nein, lassen Sie nur, ich weiß, dass ich älter aussehe, als ich bin. Einsamkeit macht hässlich. Und fett. Verdammt, ich habe was Besseres verdient, als den Kühlschrank leer zu fressen vor Einsamkeit. Manchmal komme ich mir vor wie lebendig begraben. Heute im Café Käse. Was habe ich schon groß gewollt? Ein bisschen Spaß und jemanden zum Reden. Ist das zu viel verlangt? Der Kerl, mit dem ich getanzt habe, war Versicherungsvertreter aus Saarbrücken. Für jedes Glas Wein hat er sich eine Quittung geben lassen. Den ganzen Abend hat er nur von seinem scheiß Kongress geredet. Ja, als er mit mir in sein Hotel wollte, bin ich abgehauen. Dabei hätte ich es heute Nacht gebraucht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid, aber Sie sind der Erste, die Katze war sein Ein und Alles. Sie hat sich nur von ihm anfassen lassen. Ich wusste, wenn er sie da lässt, kommt er nicht wieder. Die erste Woche hat sie nichts gefressen. Wochenlang ist sie um mich rumgeschlichen wie eine lebendige Anklage. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich weiß wirklich nicht, was er mir verzeihen wollte. Ich habe es nicht gewollt. Ich habe es wirklich nicht gewollt. Sie war gleich tot. Die Nachbarn haben mich angezeigt und ich habe 300 Mark wegen Sachbeschädigung bezahlt. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe an meinen Mann gedacht und habe Gas gegeben. Warum hat sie auch vor der Einfahrt gesessen? Ein kurzer Schlag, dann war es vorbei. Als ob man über einen Stein fährt oder ein Stück Holz. Ich habe es wirklich nicht gewollt. Aber sie hat sich nur von ihm anfassen lassen. Wollen Sie nicht noch mit hochkommen? Euch beide kenne ich doch. Der Blinde und sein Manager. Mann, seht ihr fertig aus. War das der Blinde, der gewunken hat? Ich tue das Akkord in den Kofferraum. Nee, lassen Sie mal, das mache ich. Das ist ein wertvolles Instrument. Steig schon mal ein, Paul. Ist was passiert, Otto? Nee, Paul, alles in Ordnung. Paul, wirst sehen. Wir kommen ganz groß raus. 11 Uhr ist wirklich Schluss. Kann das Ticken nicht mehr hören. Tak, tak, tak, tak. 20, wenn ich. Tak, tak, tak, tak. 40, wenn ich. Es macht mich krank. Es macht mich krank. Hör es noch Stunden nach der Schicht. Tak, tak, tak, tak. 60, wenn ich. Bis in den Schlaf. Bis in meine Träume. Taxameter-Träume. Mark 80. Wenn bloß diese Hitze nicht wäre. Ich versuche ein Fenster zu öffnen, aber es geht nicht. Auch das Schiebedach ist wie zugeschweißt. Ich reiß mir das Hemd auf. Es hilft nichts. 256 Mark, 300 Mark, 400 Mark, mein ganzer Körper ist in Schweiß gebadet. Der Kunde scheint nicht zu merken. Er trägt einen schwarzen Mantel und einen dicken Schal. Sein Gesicht bleibt im Dunkeln. Da tropft was auf mein Bein. Ich fahr schneller, das Ding wird lauter und lauter. Aber es ist ja gar kein Ding mehr, sondern ein Blubbern. Glucksen. Dann ein Zischen, ein Rauschen. Aus einer tieferen Tiefe als der des Armaturenbretts. Aus dem Tropfen ist ein Strom geworden, ein Wasserfall von Schmelzwasser, mit dem die Zahlen aus dem Taxameter geschwemmt werden. Zehner, hunderte Tropfen. Eine sprudelnde Flut, die steigt und steigt und steigt. Ich weiß, wenn ich die Uhr nicht abstelle, werden wir saufen. Ich greife nach vorne. Die Uhr ist verschwunden. Ich will schreien. In der Hand halte, ist ein winziger Eiswürfel. Wir sind da. In der Nacht sind alle Taxen grau. Eine Nachtschicht von Andreas Pflüger. Es sprachen Taxifahrer Leon Boden. Die Fahrgäste Jürgen Hensch, Christine Österlein, Anja Franke und Rüdiger Wandel. Herbert Weißbach und Peter Schlesinger. Andreas Pflüger, Walter Jakob, Herbert Stass. Monika Bielenstein, Maren Kreumann und Götzner Lepper. Stefan Warmuth, Dietrich Lehmann, Andreas Mannkopf. Swavi Erren, Roland Schäfer und Josef Lorenz. Lieselotte Rau und andere. Komposition Stefan Warmuth und Thomas Holm. Johannes Gehlmann, Gitarre. Eddie Hayes, Flügelhorn, Trompete. Thomas Holm, Mallets, Drums, Percussion, Keyboards. Tom Holm, Senior, Drums. Jörg Miegel, Tenorsaxophon. Ralf Vornberger, Akkordeon. Stefan Warmuth, Bass, Keyboards. Udo Weidemüller, Gitarre. Tontechnik, Uschi Plath und Alfons Steffens. Regieassistenz, Milena Meitz. Regie, Götzner Lepper. Produktion Senderfreies Berlin 1988.